Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 143 an Schiller. Die nächsten 8 Tage werde ich ein sehr buntes Leben führen. Heute kommt die Darmstädter Herrschaft, morgen ist Kur, Diner, Konzert, Souper und Redoute. Montag Don Juan, die übrige Woche geht auf Proben hin, denn den 30. sind die Advokaten von Iffland und den 2. die neue Oper. Dann will ich aber auch mich wieder so bald als möglich sammeln und sehen, was ich leisten kann. Das 8. Buch erscheint mir indessen oft zwischen allen diesen fremden Gestalten durch, und ich hoffe, es soll sich nun bei der ersten Gelegenheit auch fertig machen. In den letzten Epigrammen, die Sie mir senden, ist ein herrlicher Humor, und ich werde sie deshalb alle abschreiben lassen. Was am Ende nicht in der Gesellschaft bleiben kann, wird sich wie ein fremder Körper schon separieren. Die verlangten Papiertapeten sowie die Bordüren sind hier fertig, nicht zu haben. Ich schicke hier Muster von beiden aus Frankfurt. Das Stück Tapete ist 1 Elle breit und hält 20 Ellen. Sie müssten also zu 63 Ellen 4 Stücke nehmen und behielten so viel übrig. Das Stück kostete vor 1 Jahr 1 Gulden 20 Kreuzer. Von der beikommenden Bordüre hält das Stück 40 Ellen und kostet 3,5 Gulden. Sie brauchten also davon 2 Stück. Sie steht auf Grün sehr gut. Wollte man sie lebhafter haben, so gibt es auch schöne Rosenbordüren von derselben Breite. Wenn Sie mir die Muster geschwind zurückschicken, so könnte ich montagabends nach Frankfurt schreiben, und Sie würden das Verlangte doch ziemlich bald erhalten. Mehr Umstände macht es, wenn man hier die Papiere wollte färben lassen, besonders da Ekebrecht gegenwärtig sehr mit den Dekorationen beschäftigt ist. Leben Sie recht wohl und genießen des schönen Wetters. Den 23. Januar 1796 geht.